Mosaikwandgemälde von den großen Menschen von Paektusan, Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden in verschiedenen Einheiten des Bezirkes Süd-Hangyong errichtet. In der Erzbaumaschinenfabrik Danzon, im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Dolsan in der Stadt Danzon und im Zucht- und Fischereibetrieb Ryongdae wurden die Mosaikwandgemälde von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die auf dem heiligen Berg Paektu mit hellem Lächeln dem gedeihenden Vaterland helle Zukunft segnen, gebaut. Im Hühnenzuchtbetrieb der Jugend Hungsang wurde ein Mosaikwandgemälde von der Volksliebe von Kim Il-sung und Kim Jong-il aufgestellt, die sich für die Versorgung des Volkes mit mehr Fleisch und Eiern aufopferungsvoll eingesetzt hatten. Die Enthüllungsfeiern für die Mosaikwandgemälde fanden in den betreffenden Einheiten statt.